Die Internetzeitung der USA-Koreaner Minjok Tongsin veröffentlichte einen Beitrag vom Kommentator Zhang Gangsun darüber, dass jüngst der US-Präsident Obama und die südkoreanische Machthaberin Park Geun-hye viele Länder dazu aufforderten, den Rang der Beziehungen zur DVK herabzusetzen und mit allen Mitteln Druck auf sie auszuüben. Im Beitrag wurde hervorgehoben, dass alle Landsleute unter dem Banner des Abzugs der US-Truppen aus Südkorea die Losungen gegen Krieg und für Frieden rufen und sich für die Ersetzung des Waffenstillstandsabkommens durch ein Friedensabkommen einsetzen und dadurch das Kriegsspiel der USA und der südkoreanischen Regierung unbedingt verhindern sollen.